Ja, die Auseinandersetzung zwischen dem Reformflügel von Imre Pozsgai und seinen Gegnern scheint auf der heutigen Sitzung des ZKs in eine entscheidende Phase getreten zu sein. In teilweise leidenschaftlichen und heftigen Reden wird da über das Referat von Generalsekretär Karol Groth debattiert. Den Schwerpunkt bildet die Zerfallserscheinung in der Partei, die von der Mehrheit der Wortmeldungen, bisher gibt es insgesamt 20, dem Parteichef und seinen Anhängern zugeschrieben wird. Selbst gemäßigte Reformpolitiker wie ZK-Mitglied und Parlamentspräsident Matyas Szürös haben schon vor der Sitzung kein Geheimnis daraus gemacht, dass eine Führungspersönlichkeit, die nicht konsequent genug ist, die sich stets widerspricht und damit dem Ansehen der Partei schadet, daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen müsse. Hinzu kommt auch noch die Unterstützung von der Basis. Mehrere städtische Parteiorganisationen haben in den vergangenen Tagen den Rücktritt von Karol Groth verlangt, der, wie es heißt, seine historische Mission erfüllt habe und nicht mehr in der Lage sei, die Partei glaubwürdig und wirksam zu führen. In der Tat, angesichts der sich entfaltenden Demokratisierung sprach Groth vor einigen Monaten noch von der Gefahr des weißen Terrors und im Frühjahr drohte er auch die Einführung des Notstandes öffentlich an. Konsequenz zeigte er nur in Sachen Imre Neutz, des vor 31 Jahren hingerichteten Ministerpräsidenten der Revolutionsregierung von 1956. Selbst als sich das ZK vor 3 Wochen für Neutz Rehabilitierung aussprach, widersetzte sich Groth öffentlich und hat sich damit weitgehend isoliert. Mit seiner Schuldenliste konfrontiert, hatte heute vergebens versucht, sich darauf zu berufen, dass er vor 2 Monaten noch vom selben Zentralkomitee in seinem Amt bestätigt worden sei. Gewiss, hieß es gleich, doch nur unter der Bedingung, dass er eine Wende zum Reformflügel durchmache. Und genau das Gegenteil ist geschehen. Nun scheiden sich die Geister auch an der Liste, die ein Nominierungsausschuss für die Besetzung der leeren Sitze im Politbüro und für den Posten des Parteivorsitzenden aufgestellt hat. Auch hier steht die Person des Generalsekretärs zur Diskussion und zwar innerhalb einer bemerkenswerten Kombination der Reformer. Sollte es ihnen gelingen, die Posten im Politbüro mit den eigenen Anhängern zu besetzen, so wären sie bereit sein, Karol Groth bis zum Parteikongress im Herbst als Generalsekretär zu tolerieren. Allerdings müsste dann der Zuständigkeitsbereich des Parteivorsitzenden erweitert werden. Für dieses Amt ist der führende Reformpolitiker Staatsminister Regionersch vorgesehen, der nachdrücklich unterstrichen hat, als PV eine aktive Rolle spielen zu wollen. Njersch, der gestern Abend aus Bonn nach Budapest zurückkehrte, hat die jüngste Entschließung des Deutschen Bundestages über Ungarn begrüßt. Zugleich haben regierungsnahe Kreise an der Donau durchblicken lassen, dass es noch verfrüht sei, auf das SED-Dokument zu reagieren, in dem die Ostberliner Kommunisten erwartungsgemäß ihr Besorgnis über die Entwicklung in Ungarn äußern. Wie es heißt, handele es sich da um eine innere Angelegenheit der SED. Diesbezüglich weist man hier auf Staatsminister und Reformführer Imre Pozsgai hin, nach dessen Ansicht die Kontroversen unter den verbündeten Parteien über Ungarn hoffentlich nur eine Episode darstellen werden. Ja, vielen Dank, Gabor Kissel nach Budapest für diesen Bericht. Und wir gehen nun nach Afrika. Einst waren es 3, FLNA, MPLA und UNITA, die gegen die portugiesische Kolonialherrschaft kämpften. Dann, nach dem Rückzug Lissabons, standen sie sich in Angola unversehentlich gegenüber. Die regierenden Marxisten und Jonas Savimbis immer westlicher werdende Gruppe, die schließlich sogar auf Hilfe aus Pretoria rechnen konnte, nachdem Luanda den militärischen Zusammenbruch mit kubanischen Söldnern abzuwenden verstand. Nun hat die Befriedungspolitik im südlichen Afrika auch konkrete Hoffnung für das unter dem Bürgerkrieg blutende Angola gebracht. Klaus Metzler. Wenn auch ein Waffenstillstand noch keinen Frieden macht, so sind doch Hoffnungen auf einen solchen in Angola jetzt berechtigt. Ein Handschlag machte dies möglich, wie auch die Bereitschaft der Marxisten in Luanda und der po-westlichen UNITA, ab dem 24. Juni 0 Uhr alle Feindseligkeiten einzustellen. Ein historisches Ereignis nannte Simbabwes Presseagentur jene Zusammenkunft am Rande des Afrikanergipfels in Zaire am Donnerstag. Ein neues Kapitel in der afrikanischen Geschichtsschreibung sei aufgeschlagen worden, meinte zu dem symbolischen Handschlag Präsident Dos Santos von Angola mit UNITA-Chef Savimbi, der Präsident Malis, einer von 14 Staatschefs, die auf Einladung Präsident Mobutus in dessen nordzairische feudale Dschungelresidenz Gbadolite gereist waren, um die Möglichkeiten eines Friedensschlusses für Angola auszuloten. Erstmals seit 15 Jahren trafen sich nun beide Kontrahenten, von denen keiner in den langen Bürgerkriegsjahren Kompromissbereitschaft erkennen ließ. Die von den USA wie lange von Südafrika unterstützte Guerilla-Bewegung des Dr. Jonas Savimbi kontrolliert immer noch weite Teile Angolas. Die MPLA-Regierung in Luanda konnte bisher auf die schlagkräftige Unterstützung des 50.000 Mann starken kubanischen Expeditionskorps zählen, das jedoch nun bis 1991 Angola räumen muss. Druck aus den schwarzafrikanischen Nachbarstaaten, aber auch aus Washington und Moskau, den letzten großen Konfliktherd im südlichen Afrika zu entschärfen, nachdem der Unabhängigkeitsprozess in Namibia nicht mehr aufzuhalten zu sein scheint, stimmte jetzt beide Seiten wohl gesprächs- und kompromissbereit. Sicher auch die Erkenntnis, die militärische Pattsituation in der Volksrepublik am Atlantik, zweimal so groß wie Frankreich, nicht unnötig auf Kosten der leidenden angolanischen Bevölkerung weiter zu verlängern. Euphorie über den Handschlag von Gbadolite ist gleichwohl verfrüht, wie Präsident José Eduardo dos Santos nach seiner Rückkehr aus Zaire auch in Luanda anmerkte. Dies sei eigentlich nur ein erster Schritt hin zu einem Frieden, viel gelte es noch zu tun. Mit allem Nachdruck hat sich die Mehrheit der Menschenrechtskonferenz der KSZE in Paris gegen die Unterdrückung von Minderheiten gewandt. Sie findet weiter statt. Die Türken, einst wegen der Armenier selbst auf der Anklagebank, wenden sich nun wegen der Übergriffe der Bulgaren an die Vereinten Nationen. Ein typischer Balkankonflikt oder mehr. Roland Haug. In Bulgarien bahnt sich eine Tragödie an. Etwa 53.000 Angehörige der türkischen Minderheit mussten bereits vor den Verfolgungen der kommunistischen Behörden in die Türkei fliehen. Hunderttausende könnten noch folgen, wenn in Sofia nicht bald auf die Zwangsassimilierung der Türken verzichtet wird. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit kommt es an der türkisch-bulgarischen Grenze immer wieder zu erschütternden Szenen. Alle wollen weg, so schildert ein Flüchtling die Situation der türkischen Moslems. Immerhin 1 Million Menschen, 1/10 der Bevölkerung Bulgariens. Einstweilen werden die Moslems in riesigen Zeltstädten nahe der Grenze untergebracht. Allein in einem Grenzübergang werden pro Tag etwa 3.000 bis 4.000 Flüchtlinge gezählt. Ganze Dörfer, vor kurzem noch von Angehörigen der türkischen Minderheit in Bulgarien bewohnt, wirken heute wie ausgestorben. In der Wirtschaft des Landes sind die Folgen des Massenexodus auch schon zu spüren. Die Ernte sei gefährdet, so berichten auf dem Wiener Südbahnhof eintreffende Flüchtlinge. Soldaten, Studenten und Schüler seien dazu aufgerufen, die frei gewordenen Arbeitsstellen zu übernehmen. Nicht alle, die ihre kulturelle Identität zu bewahren suchten, sind mit ihrer Emigration einverstanden. Manche waren nämlich direkt aus Gefangenenlagern abgeholt und zum Bahnhof gebracht worden. Es handelte sich hierbei um die Führer von Protestaktionen, die im Mai dieses Jahres gegen die zwangsweise Slavisierung ihrer türkischen Namen demonstriert hatten. Da wurde aus dem schlichten Türkennamen Nevim der Balkanslave Nikolai. Oder aus dem Türken Yusuf Bilalov wurde unversehens der Bulgare Josif Angelov. Weigerungen gegen diese Umtaufen wurden hart bestraft. Man schickte einfach die Familienoberhäupter in Gefangenenlager. Als sich einige Mutige mit Hungerstreiks zu wehren begannen, sollte bulgarisches Militär den Protestaktionen ein blutiges Ende setzen. Die Soldaten schossen in die Menge. Dabei gab es Tote und Verletzte, nach Angaben der Regierung in Ankara mindestens 50. Die kommunistischen Behörden in Sofia sind allenfalls bereit, den Tod von 3 Türken zuzugeben. Zu unserem ersten Thema. Das Treffen des ungarischen Zentralkomitees, das in der Nacht zum Sonntag zu Ende ging, war als Krisensitzung angekündigt worden. Den orthodoxen Vertretern der Sozialistischen Partei war das Tempo der Reformer um den Minister Poschgoi offenbar zu hoch. Wer sich in der Sitzung durchgesetzt hat, ob der Reformzug bremst oder Fahrt aufnimmt, dazu aus Budapest Gábor Kiszely. Die Ära Groß scheint in Ungarn zu Ende zu sein. Auf seiner 2-tägigen Marathonsitzung hat das Zentralkomitee der USAP nicht nur personelle, sondern auch wichtige strukturelle Entscheidungen getroffen. Anstatt des 9-köpfigen Politbüros, dem bisher der Generalsekretär vorstand, wird die Partei in Zukunft vom Parteipräsidium geführt, an deren Spitze der integre Reformpolitiker Rejő Nyers steht. Dem Gremium gehören Staatsminister und Reformführer Imre Posgai, Ministerpräsident Miklós Németh und Generalsekretär Károly Gross an. Németh, der seinerzeit von Gross ins Amt des Regierungschefs gehievt wurde, hat sich in den vergangenen Monaten als ein bemerkenswerter Reformanhänger profiliert. Das bisher neunköpfige Politbüro ist durch den sogenannten politischen Verwaltungsausschuss ersetzt worden, dem vorläufig 21 Mitglieder angehören. Es handelt sich dabei um den Vorläufer eines Kontrollorgans des Zentralkomitees, das auf dem am 7. Oktober fälligen Parteikongress durch direkte Wahlen ins Leben gerufen werden soll. Sowohl im Verwaltungsausschuss als auch im Zentralkomitee wird der Vorsitz vom Parteivorsitzenden geführt, wobei dem Generalsekretär künftig eine eher administrative Rolle zuteil wird. Obwohl dies noch genau geregelt werden muss, steht es schon jetzt fest, dass Károly Gross und seine reformbremsenden Anhänger ihren Einfluss nun auch organisatorisch weitgehend verloren haben. Régé Nyerge, der das Konzept des 1968 eingeführten und später drastisch abgewürgten Wirtschaftsmechanismus ausgearbeitet hat, ist erst nach der Ablösung der Kadar-Führung vor einem Jahr in die Politik zurückgekehrt. Als Staatsminister für wirtschaftspolitische Fragen hat er eine eher geringe Einflussnahme auf die Parteipolitik gehabt. Zusammen mit Imre Posgai und Parlamentspräsident Mátyás Szűrös hat er sich im Ausland den Ruf eines aufgeschlossenen Europapolitikers erworben. Hinzu kommt auch noch, dass seine Beziehungen zur Reformführung der KPdSU auch als hervorragend gelten, obwohl dies erst auf der jüngsten KP-Sitzung offen zur Sprache gekommen ist. In seiner Person wird ein Politiker an der Spitze der USAP stehen, der nicht nur die kommunistischen Reformkreise, die sich auf die Mehrheit der rund 700.000 Parteimitglieder stützen können, hochschätzen, sondern auch die anderen Parteien und die Bevölkerung des Landes akzeptieren. Anstatt Károly Gross wird er übrigens auch die kommunistische Delegation in den Verhandlungen mit der Opposition am runden Tisch führen. Es trifft zweifelsohne zu, dass die personellen und strukturellen Umbildungen an der Parteispitze der USAP weitgehend dazu beitragen können, die unseligen Machtkämpfe, aber auch die Gefahr der Parteispaltung zu überwinden. Nun mache man sich allerdings keine Illusionen. Im ZK haben die Reformgegner immer noch eine gewisse Basis, doch nicht nur da. Sie können sich nach wie vor auf den mittleren und unteren Ebenen der Apparate behaupten. Will die neue Parteiführung ihre Linie konsequent durchführen, so wird sie sich auch mit den niedrigeren Strukturen auseinandersetzen müssen. Und zwar bald. Gábor Kiszely aus Budapest. Fortschritte wie in Ungarn oder auch in Polen, sie wären ohne die Entwicklung der Sowjetunion unter Gorbatschow schwer vorstellbar. Freilich steht die Moskauer Führung vor schwierigen innenpolitischen Problemen, die eine Kontrolle oder eine weitgehende Einmischung in die Angelegenheiten der anderen Warschauer Paktstaaten zurzeit nicht angeraten sein lassen. Zu diesen Problemen gehören die nationalen Unruhen, die in den vergangenen Wochen vor allem aus den zentralasiatischen Sowjetrepubliken gemeldet wurden. Zur Lage in Kasachstan ein Bericht von Klaus Bälde. Die Unruhen in der mittelasiatischen Sowjetrepublik Kasachstan haben sich ausgeweitet. Bei Zusammenstößen zwischen Einheimischen und Zuwanderern aus dem Kaukasus waren schon am vergangenen Wochenende in der westkasachischen Stadt Novi Usen 4 Menschen tödlich verletzt worden. Beunruhigende Nachrichten kämen jetzt auch aus anderen Teilen der Republik, berichtet die Regierungszeitung Izvestia in ihrer gestrigen Ausgabe. Genannt wird eine Reihe von Gebieten im äußersten Nordosten und Südosten Kasachstans, unter anderem an den Grenzen zu den benachbarten Sowjetrepubliken Usbekistan und Kirgisien. Kasachstan ist der größte und am dünnsten besiedelte Teil sowjetisch-Mittelasiens. Von seinen rund 16 Millionen Einwohnern sind jeweils rund 6% Deutsche und Ukrainer. Hinzu kommen Russen, Tataren, Usbeken, Uiguren und zahlreiche andere Völkerschaften. In Kasachstan befindet sich auch das sowjetische Raumfahrtzentrum Baikonur. Die Lage in Novi Usen ist nach wie vor gespannt. Zusammenstöße zwischen kasachischen Jugendlichen und Ordnungskräften meldet die Parteizeitung Pravda heute auch aus zahlreichen anderen Orten der Umgebung. In Fort Shevchenko, 250 Kilometer von Novi Usen entfernt, an der Küste des Kaspischen Meeres gelegen, habe eine mit Steinen und Eisenstangen bewaffnete Menschenmenge das örtliche Polizeirevier angegriffen. Mit Hubschraubern eingeflogene Truppen des Innenministeriums hätten die Situation gerettet. Die Aufständischen in Novi Usen und Umgebung fordern anderen Berichten zufolge die Freilassung ihrer festgenommenen Gesinnungsgenossen, die Ausweisung aller Kaukasier und Beschäftigung für alle Arbeitslosen. Obwohl Novi Usen im Zentrum einer prosperierenden Ölindustrie liege, sei die Stadt bisher völlig vernachlässigt worden, heißt es weiter. Bis zu 2000 Jugendliche seien dort ohne Arbeit. Der Konflikt hatte sich offenbar im höheren Lebensstandard der in der Ölindustrie und privaten Kooperativen arbeitenden Zuwanderer entzündet. Der bisherige Parteivorsitzende der Stadt wurde bereits seines Amtes enthoben und durch einen früheren Gasingenieur ersetzt, der, so die Pravda, in Novi Usen gut bekannt sei. Auch eine Organisation mit dem Namen Solidarität hat in Novi Usen inzwischen ihre Tätigkeit aufgenommen. Es handelt sich um eine Art Bürgerinitiative, die sich darum bemüht, die Spannungen zwischen den Nationalitäten zu entschärfen. Bislang offenbar mit mäßigem Erfolg. Nachdem schon in der vergangenen Woche Hunderte von Kaukasiern die Region verlassen hatten, warten inzwischen viele andere um ihre Evakuierung. Nur vor wenigen Tagen übte sich die Führung der SED in harter Kritik an der Entwicklung des Bruderlandes Ungarn. Man zeigte sich besorgt über die Reformen, die dort auf dem Weg sind. Heute nun ganz anders. Nun gratulierte SED-Chef Erich Honecker der neuen ungarischen Führung telegrafisch. Adressat war der neue Parteichef Rezső Nyers. Nyers ist nun die neue Symbolfigur in Ungarn, die Nummer 1 im Land. Über die neue Lage Klaus Kunze. Das Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei hat Károly Gross in geschlossener Sitzung am Wochenende drei Reformer an die Seite gestellt. Die Parteispitze ist mithin in eine Art kollektive Führung umgewandelt worden. Károly Gross, das Fragezeichen hinter seinem Namen, ist nicht einfach mit entmachtet beantwortet. Was in Budapest beschlossen wurde, spricht eher für ein gewisses Augenmaß der reformerischen Kräfte. Gross schleppt eine Vergangenheit seit dem Jahre 1956 mit sich, als er sich rasch auf die Seite der von Moskau eingesetzten neuen politischen Kräfte geschlagen haben soll. Das ist heute in Ungarn schon ein Punkt, den man einem Politiker vorhalten kann. Kritik an Gross wurde aber auch in den vergangenen Monaten da laut, wo er sich unentschieden zwischen Reformern und konservativen Kräften in der Partei zeigte. Zum Halali hatte jedenfalls ein Großteil der Presse vor der ZK-Sitzung geblasen. Das Zentralkomitee hat dagegen das politisch Vernünftige getan. Es hat den Bruch innerhalb der Partei abgewendet. Gross ist zweifellos und nicht allein aus eigenem Verschulden in eine Ecke geschoben worden, in der er zögernde und ablehnende Kräfte der Partei repräsentiert. Sie sind, wie sich in den vergangenen Monaten zeigten, vorhanden und nicht einfach in eine dann unabwägbare Oppositionsrolle abzuschieben. Das ZK hat beschlossen, dass der Weg gemeinsam gesucht werden sollte. Zum Entscheidungstermin könnte der Oktoberanfang werden, auf den der ursprünglich geplante nächste ordentliche Parteitag vorgezogen worden ist. Auch das ein Beschluss des ZKs vom Wochenende, der allerdings noch mehr dafür spricht, dass die Partei sich ihrer Führungsaufgabe wieder bewusster geworden ist. Die Vorgespräche mit alternativen gesellschaftlichen Gruppen, die in den vergangenen anderthalb Wochen stattfanden, haben gezeigt, dass hier mehr Absicht und Programm denn politische Kraft steht, mit der absehbar zu rechnen ist. Der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei fällt es daher nicht schwer, ihre Bereitschaft zu erklären, mit neuen Parteien und Gruppierungen zusammenzuarbeiten. Sie sagt das im Bewusstsein ihrer Stärke. Der nächste Parteitag soll eine möglichst breite Basis für das Reformprogramm schaffen. Die reformerischen Kräfte haben an der Spitze mit Rezső Nyers, der Ende der 60er Jahre ins politische Abseits geschoben wurde, mit Ministerpräsident Miklós Németh, einem Politiker mit Augenmaß, und Imre Posgoj ein Übergewicht. Posgoj wurde vom ZK sogar für das Amt eines Republikspräsidenten vorgeschlagen, das erst genauer beschrieben werden muss. Vorstellbar ist eine Machtfülle wie die Gorbatschows in Moskau. Posgojs Reformbekenntnisse, die einmal sein präsidiales Programm sein könnten, sind indessen auch über die Grenzen Ungarns hinaus bekannt. Ungarn würde demnach den Weg zu einer parlamentarischen Demokratie einschlagen und wirtschaftlich einen liberalen Markt anstreben. Endgültige Antwort, was davon einzulösen sein wird, kann frühestens der Parteitag im Oktober geben. Verwirrung hat heute über den neuen, von Rumänien errichteten Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Ungarn geherrscht. Die ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete, rumänische Grenztruppen hätten am Samstag begonnen, den Zaun zu entfernen. Ungarische Diplomaten äußerten dagegen Zweifel an der Richtigkeit der Darstellung. Ein Bericht von BBC-Korrespondentin Sally Eckroyd. Die Existenz eines Drahtzaunes auf der rumänischen Seite der Grenze wurde erst vor einer Woche weltweit bekannt. Die ungarische Grenzpolizei berichtete, er erstrecke sich auf 90% des Verlaufs der ungarisch-rumänischen Grenze. Seitdem ist der Zaun in zahlreichen Publikationen der ungarischen Staatspresse aufgetaucht, neben Berichten zu der Kritik an Rumäniens Menschenrechtsbilanz, die auf dem KSZE-Folgetreffen in Paris geäußert worden war. Ein Offizier der Grenzpolizei im südöstlichen Bezirk Oroșaza nun erklärte gegenüber der ungarischen Nachrichtenagentur, seitdem von Samstag ein 300 Kilometer langer Abschnitt dieses Zauns, auch die zugehörigen Betonpfosten, entfernt worden. Anscheinend hatte die Einrichtung rumänische Flüchtlinge am Übergang nach Ungarn hindern sollen. Im vergangenen Jahr waren Tausende aus Rumänien nach Ungarn geflohen. Die meisten von ihnen, zumindest anfangs, waren ungarischer Abstammung. In den vergangenen Wochen waren nach Angaben der ungarischen Immigrationsbehörde etwa ein Drittel der ca. 300 Flüchtlinge, die gegenwärtig pro Woche eintreffen, aber rumänischer Abstammung. Für den Abbau des Drahtzaunes gibt es keine sofort einleuchtende Erklärung. Rumänien hat sich von der Kritik des Auslandes, besonders Ungarns, wenig beeindruckt gezeigt. Der sowjetische Delegierte beim Pariser Treffen wird hier jedoch mit der Bemerkung zitiert, an Rumäniens Stelle hätte er den Zaun überhaupt nicht errichtet. Im Hinblick auf das Gipfeltreffen der Warschauer Paktstaaten in der ersten Juliwoche könnte Rumänien jedoch daran gelegen sein, die Gründe für Vorwürfe gegen sich selbst aus der Welt zu schaffen, damit man sich beim Gipfel darauf konzentrieren kann, die Reformen in Ungarn zu attackieren. Die Tschechoslowakei und die DDR haben bereits schwere Bedenken über die liberalen Veränderungen in Ungarn angemeldet. Und Bukarest selbst hat angedeutet, dass es den Gipfel dazu benutzen könnte, um sich Ungarn einmal vorzuknöpfen. Die Polen müssen seit heute mit höheren Preisen leben, wieder einmal. Zigaretten etwa sind nun drastisch teurer, ebenso Benzin und Diesel für ihre Autos. Die Leute wurden vorsorglich vor Unmutreaktionen gewarnt. Aus Warschau, Ranulf Vetter. Der polnische Fleischmarkt ist praktisch zusammengebrochen. In den meisten Fleischläden Warschaus herrscht gähnende Leere. Seit einigen Tagen hat man dort nichts mehr angeliefert. Hin und wieder lässt sich durch langes Suchen und Schlangenstehen noch ein Stück Wurst ergattern. Selbst die größte Warschauer Markthalle kann pro Tag nur die lächerliche Menge von 120 Kilogramm Wurst anbieten. Dieses Dilemma war allerdings vorauszusehen. Denn mehr und mehr polnische Bauern weigern sich, Schweine und Rinder bei den staatlichen Ankaufsstellen abzuliefern. Sie verzichten auf Schlachtungen, solange die staatlichen Ankaufspreise nicht spürbar erhöht werden. Gegenwärtig, so sagen viele, sei die Viehzucht ein reines Verlustgeschäft. Tatsächlich sind die Produktionskosten der Bauern insgesamt stark angestiegen. Vorläufig letztes Glied in dieser Kette war die Erhöhung der Traktorenpreise von 1,4 auf sage und schreibe 3,2 Millionen Zloty. Aber die polnischen Verbraucher haben nicht nur unter dem Fleischmangel zu leiden. Ebenso hart getroffen wurden sie durch eine Reihe von Preiserhöhungen, die heute und in den letzten Tagen in Kraft getreten sind. So stiegen die Preise für Zigaretten um 83%, für Wodka um 50% sowie für Zucker und Mehl um knapp 40%. Auch Benzin und Diesel sind um 34% teurer geworden. Hinzu kommen die Preiserhöhungen für Haushaltsgeräte. Eine Waschmaschine kostet jetzt die Kleinigkeit von 225.000 Zloty, also gut das Doppelte des gegenwärtigen Durchschnittslohns in den staatlichen Betrieben. Besonders die polnischen Rentner haben unter den jüngsten Preiserhöhungen zu leiden, denn ihr Einkommen liegt in der Regel bei nur 40% des Durchschnittslohns. Brot, Schichtkäse, Tee, minderwertige Fleisch- und Wurstwaren sowie Weißkraut sind die Hauptnahrungsmittel vieler alter Leute. Mangelerscheinungen greifen um sich. Trotz oftmaliger Preiserhöhungen sind die staatlichen Subventionen für die Nahrungsmittelproduktion immer noch enorm. Im Jahr 1989 werden sie insgesamt etwa 2,4 Billionen Zloty betragen. Bei Milch und Butter zum Beispiel decken die Verbraucherpreise nur ein Drittel der Produktionskosten. Die polnische Lebensmittelindustrie arbeitet äußerst unrationell und kostenintensiv. Das Verteilungssystem ist umständlich, zeitraubend und oft willkürlichen bürokratischen Entscheidungen unterworfen. Seit langem fordern Experten eine durchgehende Privatisierung. Inzwischen hat es auch die ersten Proteste gegen die Preiserhöhungen gegeben. So rief die Landsolidarität, das ist die unabhängige Interessenvertretung der polnischen Bauern, ihre Mitglieder auf, vorerst die Zahlung von Steuern zu verweigern. Und die Führung der offiziellen Gewerkschaften OPZZ forderte in einer Erklärung die Rücknahme der staatlichen Preisentscheidungen. Andernfalls, so hieß es, drohe ein Explodieren der gesellschaftlichen Unzufriedenheit. Lech Wałęsa's Solidarität hat bislang noch nicht zu den Preiserhöhungen Stellung genommen. Vor 2 Monaten erst wurde die Weltöffentlichkeit von der Nachricht aufgeschreckt, ein sowjetisches Atom-U-Boot sei in Brand geraten und gesunken. Damals starben 42 Seeleute. Nun ist wieder von solch einem Unglück zu berichten, aber diesmal ist offenbar alles glimpflicher abgegangen. Ja. Einzug in das Denken der DDR-Oberen fanden sie schon gar nicht. Die Haltung zu den Massakern in China sind der jüngste Beweis dafür. Einer allerdings machte da eine Ausnahme und deshalb ist er nicht nur bei der DDR-Bevölkerung, sondern auch beim großen Bruder in Moskau sehr beliebt. Der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung in Dresden, Hans Motroff. Wegen seiner Aufgeschlossenheit für Reformen und seiner Ablehnung stalinistischer Methoden gegenüber politisch Andersdenkenden ist er für viele DDR-Bürger der Wunschkandidat für die Nachfolge Erich Honeckers. Und aus den gleichen Gründen hätte ihn auch Moskau gern an der SED-Spitze gesehen. Doch daraus dürfte wohl nichts werden. Ganz im Stil des Regimes wird Hans Motroff jetzt systematisch demontiert, Robert Röntgen berichtet. Als in der vergangenen Woche das SED-Politbüro den Dresdner Bezirksparteisekretär Modrow hart kritisierte und ihm unter anderem vorwarf, bürgerliche und feindliche Auffassungen nicht bekämpft zu haben, schien Modrows Ende besiegelt. Beschuldigungen dieser Art haben in der Vergangenheit die Ablösung und Degradierung der kritisierten Funktionäre eingeläutet. Inzwischen kommen aber aus Dresden Nachrichten, dass Parteiorganisationen und Funktionäre dem als reformbereiten Politiker angesehenen Modrow Unterstützung zugesagt haben. Auch aus anderen Teilen der DDR soll Modrow aufgefordert worden sein, sich gegen das Politbüro zu wehren. Auf den Dresdner Parteichef hatte sich die Hoffnung auf eine Reform des DDR-Systems konzentriert. Auch in der sowjetischen Führung gilt er als der Mann, der ohne die politische Macht der SED aufzugeben in der Lage wäre, die verkrusteten Strukturen der DDR umzugestalten. Die Mitglieder des Politbüros, die die Nachfolge Honeckers unter sich ausmachen möchten, sahen in Modrow eine Gefahr. Er hatte in seinem Bezirk ohne Zustimmung der Parteiführung versucht, die allzu strengen Fesseln der Planwirtschaft zu lockern und Fachleuten mehr Einfluss zu geben als Parteifunktionären. Als das, nicht zuletzt wegen der ständigen Behinderungen durch die Zentrale, nicht sofort Erfolge brachte, warf ihm die Parteiführung vor, gegen Parteibeschlüsse verstoßen und eigenmächtig gehandelt zu haben. Modrow, der wegen seines bescheidenen Lebensstils persönliches Ansehen in der Bevölkerung genießt, hat allerdings nach Ansicht einiger seiner Mitarbeiter nicht genug Machtinstinkt, um den Kampf gegen den Ostberliner Parteiapparat aufzunehmen. Sie drängen ihn allerdings, sich zu wehren, weil sonst alle reformbereiten Kräfte in der SED entmutigt würden. Mit seinem Angriff auf Modrow und den Äußerungen der Parteispitze, die ihn begleiteten, will die SED-Führung offenbar alle Parteimitglieder einschüchtern, die sich mit Umgestaltungsgedanken tragen. Dazu dient auch eine als Umtausch der Parteidokumente bezeichnete Aktion, in der die Gesinnung aller Parteimitglieder überprüft werden soll. Ziel sei es, wie es in der Sitzung des Zentralkomitees in der vergangenen Woche hieß, die Einheit, Reinheit und Geschlossenheit der SED zu festigen. Diese Formulierung ist immer die Ankündigung einer Parteisäuberung gewesen. Diesmal soll die Säuberung offenbar dazu dienen, alle Ansätze einer Reformbewegung in der DDR zu unterdrücken. Doch selbst in hohen Parteikreisen zweifelt man daran, dass das ohne Widerstand möglich ist. Es gibt sogar die Sorge, dass gerade der Versuch des Politbüros, Ideen einer Umgestaltung zu ersticken, zu einer gefährlichen parteiinternen Auseinandersetzung über die Notwendigkeit einer Reform führen kann. Das war der Blickpunkt am Abend. Noch einmal der Die Abgeordneten stellen Fragen, die die Herrschenden in Moskau bislang nicht gewohnt waren. Fragen, die ihnen unangenehm sein müssen. Informationen von Klaus Belde. Der sowjetische Ministerpräsident Ryzhkov muss auf Talentsuche gehen. 6 der Kandidaten, die er für Ministerämter in seinem neuen Kabinett vorgeschlagen hatte, wurden vom obersten Sowjet, dem neuen Parlament der Sowjetunion, nicht akzeptiert. Dies sei der erste Fall dieser Art in der sowjetischen Geschichte, bemerkte die Nachrichtenagentur TASS. Ryzhkov nahm die Ablehnungen hin und erklärte sich bereit, eine neue Namensliste vorzulegen. Noch am Wochenende hatte er angekündigt, dass er für einige Bewerber eintreten wolle, wenn ihm die Gründe ihrer Ablehnung nicht einleuchteten. Bei Anhörungen in den Fachausschüssen des Parlaments hatten sich in der vergangenen Woche erhebliche Zweifel an der Fachkunde verschiedener Kandidaten gezeigt. Auf der Strecke blieben nun Sportminister Gramow, dem mangelndes Engagement für den Breitensport vorgeworfen wurde, und Kultusminister Sacharow. Der für den Vorsitz der Staatsbank vorgesehene Planungsexperte Gribow konnte sich ebenso wenig durchsetzen wie die Bewerberin um den Vorsitz der Preiskommission Rosenova und die Kandidaten für die Ressorts Erdöl- und Wasserwirtschaft Bogomjakow und Padat Sadeh. Doch damit nicht genug. Drei weitere Plätze am Kabinettstisch blieben leer, weil die Bewerber zurückgezogen wurden. Obwohl der Regierungschef mit arg dezimiertem Anhang aus dieser ersten Auseinandersetzung mit dem obersten Sowjet hervorging, gab es für ihn auch Tröstliches. Die von ihm vorgeschlagene gründliche Umgestaltung des Regierungsapparates, so konnte er vermelden, sei nicht auf prinzipiellen Widerspruch gestoßen. Die Zahl der Ministerien dürfte also in der nächsten Zeit erheblich verringert werden. Im weiteren Verlauf seiner Rede setzte er Dischkow dann schon deutliche Akzente. Mehr Umweltschutz und weniger Atomversuche auf dem Versuchsgelände Semipalatinsk in Kasachstan. Eine bessere Versorgung mit Medikamenten und medizinischem Gerät. Dafür soll künftig das für Raumfahrttechnologie zuständige Ministerium bürgen. Dischkow widersprach nicht Forderungen nach der Einführung eines Misstrauensvotums und er nannte sogar das, was die Kabinettsmitglieder monatlich auf ihrem Gehaltskonto vorfinden. 800 Rubel die Minister und 700 Rubel die Vorsitzenden der Staatskommission. Bis zum 4. August werden die Abgeordneten des obersten Sowjet noch beraten. Dann erst beginnt für sie die Sommerpause. Bis dahin müssen sie noch ein gewaltiges Arbeitsprogramm bewältigen, unter anderem eine Reihe von Gesetzentwürfen, die erste Grundlagen für einen parlamentarischen Rechtsstaat schaffen könnten. Doch in einem Punkt sind die Hoffnungen der sowjetischen Bevölkerung schon jetzt enttäuscht worden. Die Debatten werden nicht im Fernsehen direkt übertragen, wie vor Wochen die Rededuelle im Volkskongress, dem erweiterten Parlament. Zur Begründung hieß es, die Industrieproduktion sei damals um 20% zurückgegangen. Klaus Belde aus Moskau. Aus der DDR, soeben dort eingetroffen, ist Erich Honecker. Nach dem unlängst nahezu triumphal verkündeten weitgehenden Einverständnis zwischen Bonn und Moskau dürfte dem SED-Generalsekretär der Besuch bei Gorbatschow nicht nur Freude bereiten. Anmerkungen von Hans-Jürgen Fink aus unserem Berliner Studio. Zu einem Arbeitsbesuch ist der SED-Chef an die Moskwa gereist, auf Einladung des Zentralkomitees der sowjetischen Kommunisten. Es geht also nicht um mehr oder minder dekorative Staatsangelegenheiten, sondern um politisch zentrale Fragen. Nach der Gorbatschow-Visite am Rhein und vor dem Antrittsbesuch des Bonner Kanzleramtsministers Rudolf Seiters, der für die deutsch-deutschen Beziehungen zuständig ist, in der kommenden Woche in Ost-Berlin, lässt sich unschwer erraten, worin Honeckers Arbeit im Kreml besteht. Im Dreiecksverhältnis Bonn-Moskau-Ost-Berlin ist Bilanz zu ziehen und sind die Perspektiven zu diskutieren. Die Voraussetzungen für alle Beteiligten sind durchaus günstig, denn mit der Annäherung zwischen Moskau und Bonn